Es gibt Geschichten, die sind Zäune. Sie engen ein und sperren aus. Wenn wir uns fügen, bieten sie uns Sicherheit. Und wenn wir weiter wollen, stehen sie im Weg. Geschichten dieser Art erzählen wir uns manchmal selbst und nennen sie Erinnerungen. Denn oft erzählen wir uns selbst, was damals schlimm war und verletzt hat, doch nicht, was auch befreit. Erinnerung wird dann zur Fessel und unser Spielraum bleibt begrenzt. Der Abschied. Ich lade Sie jetzt ein zu einer Reise. Zurück in die Vergangenheit. Wie wenn Leute nach Jahren sich noch einmal aufmachen, um dorthin zurückzukehren, wo damals Entscheidendes geschah. Doch diesmal lauert keine Gefahr. Alles ist schon überstanden. Eher ist es, wie wenn alte Kämpfer, nachdem schon lange Frieden ist, noch einmal über jenes Schlachtfeld schreiten, auf dem sie sich bewähren mussten. Lange wächst schon wieder Gras darüber und Bäume blühen und tragen Frucht. Vielleicht erkennen sie sogar den Ort nicht wieder, weil er nicht so erscheint, wie sie ihn im Gedächtnis hatten. Und sie brauchen Hilfe, um sich zurechtzufinden. Denn merkwürdig ist, wie unterschiedlich wir Gefahr begegnen. Ein Kind zum Beispiel steht starr vor Schreck vor einem großen Hund. Dann kommt die Mutter, nimmt es auf den Arm. Die Spannung löst sich und es beginnt zu schluchzen. Doch bald schon dreht es seinen Kopf und schaut, nun aus der sicheren Höhe, unbefangen auf das fürchterliche Tier. Ein anderer, wenn er sich geschnitten hat, kann nicht mit ansehen, wie sein Blut fließt. Sobald er aber wegschaut, fühlt er nur wenig Schmerz. Schlimm ist es also, wenn alle Sinne zusammen im Geschehen gefangen sind. Sie nicht mehr einzeln und getrennt zum Zuge kommen können und der Einzelne dann von ihnen überwältigt wird, sodass er nicht mehr sieht und hört und fühlt, was wirklich ist. Wir gehen jetzt auf eine Reise, bei der ein jeder, wie er will, das Ganze zu Gesicht bekommt, doch nicht auf einmal. Und auch das Ganze miterlebt, doch mit dem Schutz, den er sich wünscht, bei der er auch verstehen mag, was zählt, eins nach dem anderen. Wer will, der mag sich auch vertreten lassen, wie einer, der es sich gemütlich macht in seinem Sessel und dann die Augen schließt und träumt, Er sehe sich die Reise machen, und der, obwohl er doch zu Hause bleibt und schläft, es alles miterlebt, als wäre er dabei. Die Reise geht in eine Stadt, die einmal reich war und berühmt, doch jetzt schon lange einsam ist und leer, wie eine Geisterstadt im Wilden Westen. Man sieht die Stollen noch, in denen Gold gegraben wurde. Die Häuser sind noch fast intakt. Sogar das Opernhaus ist noch zu sehen, doch alles ist verlassen. Schon lange gibt es hier nichts mehr als nur Erinnerung. Wer auf diese Reise geht, der sucht sich einen Kundigen, dass er ihn führe. Und so kommt er zu dem Ort, und die Erinnerung wird wach. Hier also war es gewesen, was ihn so sehr erschüttert hatte, was er auch heute noch nur schwer erinnern will, weil es so schmerzlich war. Doch jetzt scheint Sonne über der verlassenen Stadt, wo einmal Leben war, Gedränge und Gewalt, ist Ruhe eingekehrt, fast Frieden. Sie wandern durch die Straßen und dann finden sie das Haus. Er zögert noch, ob er es wagen will, hineinzugehen. Doch sein Begleiter will zuerst allein voraus, um es schon vorher anzusehen und um zu wissen, ob der Ort nun sicher sei und ob noch etwas übrig ist von damals. Inzwischen schaut der andere draußen durch die leeren Straßen. Und Erinnerungen kommen hoch an Nachbarn oder Freunde, die es dort gegeben hatte. Erinnerungen an Szenen, in denen er glücklich war und heiter, voll Lebenslust und Tatendrang, wie Kinder, die durch nichts zu bremsen sind, weil sie nach vorne drängen. Zum Neuen hin, zum Unbekannten, Großen, Weiten, zu Abenteuer und zu bestandener Gefahr. So vergeht die Zeit. Dann winkt ihm sein Begleiter, nachzukommen. Er tritt nun selber in das Haus, kommt in den Vorraum, schaut sich um und wartet. Er weiß, welche Menschen ihm damals hätten helfen können, damit er es ertragen hätte. Menschen, die ihn liebten und die auch stark und mutig waren und wissend. Ihm ist, als wären sie nun hier, als höre er ihre Stimme und spüre ihre Kraft. Dann nimmt ihn sein Begleiter bei der Hand und beide öffnen sie die eigentliche Tür. Da steht er nun und ist zurückgekehrt. Er fasst die Hand, die ihn hierher geführt, und schaut sich ruhig um, damit er sehe, wie es wirklich war. Das eine und das andere. Das Ganze. Seltsam, wie anders er es wahrnimmt, wenn er gesammelt bleibt und an der Hand des Helfers. Wenn er auch das erinnert, was lange ausgeklammert war, wie wenn sich endlich fügt, was auch dazugehört. So wartet er und schaut, bis er es alles weiß. Dann aber überkommt ihn das Gefühl, und hinter dem, was vordergründig war, spürt er die Liebe und den Schmerz. Ihm ist, als sei er heimgekommen und schaue auf den Grund, wo es kein Recht mehr gibt und keine Rache, wo Schicksal wirkt und Demut heilt und Ohnmacht Frieden stiftet. Sein Helfer hält ihn bei der Hand, dass er sich sicher fühle. Er atmet tief und lässt dann los. So fließt es ab, was sich so lange angestaut, und ihm wird leicht und warm. Als es vorbei ist, schaut ihn der andere an und sagt: Vielleicht hast damals du dir etwas aufgebürdet, was du hier liegen lassen musst, weil dir es nicht gehört noch zugemutet werden darf. Zum Beispiel angemaßte Schuld, als müsstest du bezahlen, was andere genommen haben. Leg es hier ab. Auch das, was sonst dir fremd sein muss, der anderen Krankheit oder Schicksal oder Glauben und Gefühl. Auch die Entscheidung, die zu deinem Schaden war, lass sie jetzt hier zurück. Die Worte tun ihm gut. Er kommt sich vor wie jemand, der schwere Last getragen hat und sie nun niederlegt. Er atmet auf und schüttelt sich. Ihm ist zuerst, als sei er federleicht. Der Freund beginnt nochmal zu reden. Vielleicht hast damals du auch etwas abgelegt und aufgegeben, was du behalten musst, weil es zu dir gehört. Zum Beispiel eine Fähigkeit, ein inniges Bedürfnis, vielleicht auch Unschuld oder Schuld. Erinnerung und Zuversicht, den Mut zum vollen Dasein, zu dir gemäßen tat. Nun sammle es wieder ein und nimm es mit in deine Zukunft. Auch diesen Worten stimmt er zu. Dann prüft er, was er weggegeben und jetzt sich wieder nehmen muss. Als er es nimmt, fühlt er den Boden unter seinen Füßen und spürt sein eigenes Gewicht. Dann führt der Freund ihn ein paar Schritte weiter und kommt mit ihm zur Tür im Hintergrund. Sie öffnen sie und finden das Geheimnis, das versöhnt. Nun hält es ihn nicht länger an dem alten Ort. Er drängt zum Aufbruch, dankt dem freundlichen Begleiter und macht sich auf den Weg zurück. Zu Hause angekommen, braucht er noch Zeit, um sich zurechtzufinden mit der neuen Freiheit und der alten Kraft. Doch heimlich plant er bereits die nächste Reise. Diesmal in neues, unbekanntes Land.